Es gibt etwas im Wesen Ivar Kreugers, das selbst hartgesottenen Finanziers, die normalerweise skeptisch und nicht leicht zu beeindrucken sind, Vertrauen einflößt. Es beruht auf mehr als seiner ruhigen, überlegten Art, seiner Aura als Zündholzkönig, seinem Ruf als Staatenretter und der offensichtlichen Unfehlbarkeit seiner stets unwiderlegbaren Zahlen und Argumente. Niemand vermag genau zu sagen, was dieses gewisse Etwas ist. Doch es wirkt nun schon seit vielen Jahren. In einer beispiellosen Karriere ist er innerhalb eines Jahrzehnts vom kleinen Bauunternehmer zum Finanzier Europas, Berater des amerikanischen Präsidenten und Weltmonopolisten aufgestiegen. Nie hat in dieser ganzen Zeit ein Bankier, ein Buchprüfer oder ein Aufsichtsrat mehr als einen oberflächlichen Blick in die wenigen Bücher seiner zahllosen Firmen geworfen. Denn Ivar Kreuger hat es stets verstanden, ein so umfassendes Gefühl von Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit zu vermitteln, dass jeder zutiefst überzeugt ist, ihm bedingungslos vertrauen zu können. Ja, es zu müssen. Denn hat er nicht immer Erfolg? Er hat. Selbst als am 24. Oktober 1929 die Kurse an der New Yorker Börse ins Bodenlose stürzen und dieser Crash eine Weltwirtschaftskrise von bisher beispielloser Dimension und Dauer auslöst, vertraut man ihm ungebrochen, lauscht weiterhin gebannt seinen Worten und hofft, er möge recht haben. Unermüdlich lässt er nämlich verlauten, die Krise werde überschätzt, sei durchaus in den Griff zu bekommen. Man solle sich nicht bange machen lassen, den Kopf nicht verlieren, nicht mit den Wölfen heulen. Der beste Rat, den er geben kann, lautet: zuversichtlich in die Zukunft blicken und weiter auf Erfolg setzen. Dieser Erfolg hat natürlich einen Namen. Er lautet International Match Corporation. Denn die Aktien des Kreuger-Zündholz-Imperiums zahlen inmitten der Panik, der um sich greifenden Konkurse und verheerenden Zahlungsunfähigkeiten weiterhin und unbeirrt die garantierten satten Dividenden, die sie schon immer ausgeschüttet haben. Es ist ein Wunder. Dieser Herr Kreuger scheint etwas zu wissen, was niemand sonst weiß. Denn nie geht sein Blick sorgenvoll, zieht seine Stirn sich in Falten, verliert er sein gewinnendes Lächeln, verdunkelt sich seine Miene. Ivar Kreuger bleibt gelassen und ruhig. Die Aktien seiner International Match sind für lange Zeit die einzige Wertanlage, der man noch vertraut. Wenn man in diesen Tagen investiert, dann bei IK. Hinter seiner perfekt gespielten Fassade wissender Zuversicht erlebt Ivar Kreuger in dieser Zeit jedoch zum ersten Mal, dass sein Wahlspruch, übernommen von Napoleon, möglicherweise ein Irrtum ist. Ein erstklassiges Gehirn ist ausreichend für eine Armee, hat der große Bonaparte dereinst gesagt und musste sich am Ende eines Besseren belehren lassen. Auch das Gehirn des großen Finanzjongleurs muss einsehen, dass die Krise keineswegs spurlos an ihm vorüberzieht und dass es um sein Finanzreich inzwischen so schlecht steht wie nie. Doch das weiß außer ihm natürlich immer noch niemand. Die Wirklichkeit, die dem Zündholzkönig seinen ohnehin spärlich bemessenen Schlaf jetzt vollends raubt, sieht so aus. Mit mehr als einem Dutzend Staaten laufen Kreditverträge, manche kleiner, andere größer, einige von gewaltiger Dimension. Viele dieser Staaten stecken aufgrund der Krise in höchsten Schwierigkeiten. So groß, dass sie die Kredite nicht länger bedienen und die Tilgungszahlungen aussetzen. Ohne diese Einnahmen funktioniert das filigrane, hochkomplizierte System Ivar Kreugers jedoch nicht. Denn es besteht ja darin, aus den real erwirtschafteten Geldflüssen den größten Teil seiner Schulden, bestehend aus Dividenden und Zinsen, zu begleichen. Hinzu kommt, und das ist von besonderer Brisanz, dass die Staatskredite in Raten ausgezahlt werden. So muss er regelmäßig zusätzliche Millionensummen fristgerecht leisten, selbst wenn die Kreditnehmer ihren Verbindlichkeiten schon länger nicht mehr nachkommen. Auf keinen Fall kann er es wagen, seinen Teil der Verträge nicht einzuhalten. Denn dann würde die große Geschichte vom gelassenen, jeder Situation gewachsenen Finanzgenie augenblicklich in sich zusammenbrechen. Der leiseste Verdacht, auch IK sei von der Krise betroffen, würde den Handel mit seinen Wertpapieren postwendend zum Erliegen bringen. Das ganze Kartenhaus bräche in sich zusammen. Ivar Kreuger steht also vor gewaltigen Herausforderungen. Und er will versuchen, sie durch den Verkauf seiner Beteiligungen an der Ericsson Telephone Company zu meistern und bietet sie der American Telephone and Telegraph Corporation AT&T an. Sollte der Handel gelingen, würde ihm das ausreichend Zeit und Mittel verschaffen, sich vor der drohenden Katastrophe zu retten. Vor dem Verkauf der Ericsson-Anteile aber hat der Gott der Wall Street den Blick in die Bücher gesetzt. AT&T ist ein Konzern, der maßgeblich von J.P. Morgan beherrscht wird. J.P. Morgan ist ein Mann, der Ivar Kreuger auch nach Jahren noch verübelt, dass er ihm beim Staatskredit an Frankreich in die Parade gefahren ist. J.P. Morgan ist zudem ein Mann, der Ivar Kreuger schon immer misstraut hat. Einer der ganz wenigen, der dem Charme, den Zahlenkunststücken und den Zaubertricks des Zündholzkönigs nicht erlegen ist. J.P. Morgan kennt Männer aus der zweiten Reihe, die über Ivar Kreuger ganz ähnlich denken. Männer, die rechnen können und die seit Jahren überzeugt sind, dass etwas nicht stimmen kann im Kreugerreich. J.P. Morgan ist mit seinem Misstrauen gegen Kreuger nie durchgedrungen. I.K. hat mit dem Frankreich-Kredit bewiesen, dass er noch besser als der mächtigste Mann der Wall Street taktieren kann. Und die Männer in der zweiten Reihe, wer hört schon auf sie? Jetzt aber ist ihre Stunde gekommen. Sie werden ihre Nasen tief in die Bücher stecken, bevor die Übernahme der Ericsson-Anteile auch nur in Erwägung gezogen wird. So will es J.P. Morgan. So fürchtet es Ivar Kreuger und trifft entsprechende Vorsorge. In kommenden langen Nächten wird er einen Wust von Unterlagen erzeugen und perfekt auf die zahllosen Kontobewegungen der letzten Jahre abstimmen. Am Ende müssen mehrfache Beleihungen von Aktienpaketen und Anteilen glaubhaft erscheinen. Rücktransfers, Sicherheiten, Optionen, Anteilsscheine in so immenser Zahl existieren, dass den Buchprüfern die Augen trüb und die Sinne wirr werden. Dann steht er ihnen Rede und Antwort, um ihnen mit Erzählungen, Erläuterungen und Erklärungen einen plausiblen Pfad durch das Labyrinth zu bahnen, der sie genau dorthin führen wird, wo er sie haben will. Auf dem Seeweg zurück nach Stockholm sendet er unablässig Anweisungen an seine Mitarbeiterstäbe. Sie mögen alles vorbereiten. Herbeischaffen, was er für das große Werk benötigt. Termine machen mit Bankiers und Staatsbeamten. Und sie sollen Vorsorge treffen, dass die Abgesandten J.P. Morgans aufs Vortrefflichste empfangen, bewirtet, informiert und bezirzt werden können. Denn darauf läuft alles hinaus. Diese Männer, mögen sie auch noch so zäh und gerissen sein, mögen sie in der festen Absicht anreisen, ihm auf die Schliche zu kommen. Am Ende muss ihnen so blümerant zumute sein, dass sie nicht umhin können, ihm zu glauben. Denn zugeben, dass sie nicht überschauen, was er tut, dass sie seine Bücher nicht verstehen, dass ihnen das Reich des Ivar Kreuger ein Buch mit 7 Siegeln ist, das werden sie nicht können. Sie sind schließlich die Besten der Wall Street. Die große Tragik der Ereignisse liegt jedoch in einem kleinen Missverständnis. Während Ivar Kreuger mitten auf dem Ozean die Ankunft der Gesandten perfekt vorbereitet, sind sie bereits da und studieren die Belege und Bücher, die im Zündholzpalast vorliegen. Die Berichte, die sie über das, was sie lesen, nach New York melden, sind beunruhigend. Und mit jeder Stunde, die verstreicht, werden sie verstörender. In New York rauchen die Köpfe. Man will und kann das Ausmaß dessen, was die Gesandten kabeln, nicht glauben. Glaubt es auch nicht. Will warten, bis der Meister eintrifft und aufklärt. Hat er das nicht immer getan? Ist es nicht immer so gewesen, dass die anderen seine genialen Konstrukte am Ende nicht verstanden haben, nicht in der Lage waren, dem Genie zu folgen? Wahrscheinlich wird es auch dieses Mal so sein. Doch erste Gerüchte machen die Runde. Die Malersbank in Holland meldet, sie habe bereits vor längerer Zeit die Kontakte zu Iva Kreuger abgebrochen, weil man auf wichtige Fragen keine befriedigenden Antworten erhalten habe. Aus Schweden treffen Informationen ein, Iva Kreuger stehe bei der Skandinaviska Bank mit mehr als 200 Millionen in der Kreide. Abgedeckt einzig mit Aktien, die im Falle eines Kurssturzes wertlos würden. Finanzkreise aus Frankreich lassen wissen, dass Kreuger Fälligkeiten nicht beglichen hat, sondern Stunden ließ, abgesichert durch Aktien eigener Firmen. Das Gebäude hat zu wanken begonnen und JP Morgan wird von Jagdfieber erfasst. Gibt die Direktive aus, schnell und schonungslos weiter zu forschen, zu suchen, zu stöbern, zu fragen, zu prüfen. Noch auf dem Meer erhält Iva Kreuger Nachricht von dieser Entwicklung, die ihm einen dicken Strich durch die wohlüberlegte Rechnung macht. Als sein Schiff in Le Havre anlegt, reist er nicht wie vorgesehen nach Stockholm, sondern begibt sich in seine Pariser Wohnung, zitiert einige wenige seiner engsten Vertrauten dorthin und verfügt, dass niemand sonst erfährt, wo er sich aufhält. In der Wohnung angekommen, beginnt er unverzüglich damit, Telefongespräche zu führen und Briefe zu verfassen, in denen er Vermögenswerte, Konten und andere Wertpapiere aus seinem privaten Vermögen auf Mitglieder seiner Familie und enge Freunde umverteilt. Parallel telefoniert er mit Bankdirektoren und Bankiers in Stockholm, Berlin und London, um Geld aufzutreiben. Sobald sich wieder genug frisches Geld im vieladrigen System seiner Firmen, Konten, Wertpapiere, Obligationen und Staatsverträge befindet, wird er schon dafür sorgen, dass es hin und her und vor und zurück und rechts und links und auf und ab fließt, wie es das immer getan hat. Wenn es nur beginnen könnte, das Fließen. Die große Hoffnung, Geld aus den Ericsson-Anteilen zu schöpfen, zerschlägt sich mit jeder weiteren Stunde, die die Prüfer JP Morgans in seinen Büchern schnüffeln. Die Ironie bei all dem ist, dass seine Ericsson-Anteile echte Werte darstellen, die problemlos in echtes Kapital verwandelt werden könnten. Doch der große Stein vor dem großen Tor seines geheimen Reiches ist ins Rollen geraten, und es gibt kaum Hoffnung, ihn stoppen zu können, bevor der Zutritt zur Wahrheit frei wird. Am späten Nachmittag treffen Kreugers Vertraute aus Stockholm ein. Viele Jahre hindurch waren sie willfährige Werkzeuge in seiner Hand, hochbezahlte Abnicker seiner wilden Buchführung und wohlgenährte, zufriedene Ja-Sager zur Rechten und zur Linken seines Thrones. Jetzt aber sind sie nervös und blass. Sie kommen mit Fragen, die unbedingt und vollständig beantwortet werden müssen. Die Bankiers haben ihnen in den vergangenen Tagen die Türen eingerannt, verlangen kompromisslos die sofortige Bekanntgabe aller Depots. Sämtliche Aktiva von Kreuger und Toll, der Holding aller Kreuger Holdings, müssen zur Verfügung gestellt werden. Man wird sich diesmal nicht mit Bürgschaften, Gutschriften und Hinterlegungsscheinen begnügen. Man besteht auf der Vorlage aller Obligationen, Anleihestücke, Schuldverschreibungen und Guthaben. Iva Kreuger hört mit ruhiger Miene und beinahe bewegungslos zu, sagt aber nichts, lässt vielmehr den nächsten blassen Herrn seine Anliegen vortragen, den Aufsichtsrat der International Match Corporation, Kreugers Kavallerie für die Geschäfte mit Amerika. Er kommt mit ähnlich kompromisslosen Forderungen der Gläubigerbanken. In den nunmehr erstmals geprüften Unterlagen finden sich haufenweise widersprüchliche Buchungen, die erklärt, ja aufgeklärt werden müssen. Als Iva Kreuger auch zu diesem Thema nicht Stellung bezieht, sondern den Redner bittet fortzufahren, legt dieser zögerlich, beinahe bange, Anteilscheine einer italienischen Monopolanleihe vor, entnommen einem Tresor im Zündholzpalast. Niemandem war bekannt, dass die International Match einen Kredit in Höhe von 140 Millionen an die Regierung Italiens bewilligt und ausgezahlt hat. Niemand weiß, wie diese Anleihe finanziert wurde. Niemand weiß, wohin die Zinsen und Tilgungsraten fließen. Diese Anleihe aber wäre die Rettung. Sie könnte in der aktuellen Finanzschwäche als allseits akzeptierte Sicherheit dienen. Nach endlos scheinenden Minuten des Schweigens beginnt Iva Kreuger schließlich auf eine Weise zu antworten, die einem Mann zu eigen ist, der in der letzten Stunde geduldig verfolgt hat, wie ein paar unnötig alarmierte Angestellte kläglich gescheitert sind bei dem Versuch, seine Finanzkonstrukte zu verstehen. Und genau das hoffen seine Getreuen auch. Sie können über die so verworrene Situation nicht anders denken, als dass der große Iva Kreuger aufgrund vorübergehender gesundheitlicher Probleme kurzfristig den Überblick verloren hat. Es kann und soll und darf nur eine Frage der Zeit sein, bis er das Durcheinander entwirrt und alle miteinander wieder beruhigt haben wird. Genau das verspricht er den Anwesenden auch. Er werde alles aufklären, wenn man sich morgen früh mit den wichtigen Bankiers trifft. Das Treffen sei doch hoffentlich seinen Anweisungen entsprechend arrangiert. Es ist arrangiert. Als das geklärt und die Männer wieder gegangen sind, schreibt Iva Kreuger Briefe an enge Vertraute. Dann begibt er sich auf einen Spaziergang durch die Straßen von Paris. Er weiß, dass der Rubikon überschritten ist. Die Dokumente der italienischen Anleihe, sie sind eine Fälschung. Die Unterschriften des Ministerpräsidenten und des Finanzministers darauf ebenfalls. Er selbst hat alles in Auftrag gegeben. Es gibt keinen Kredit an Italien und folglich auch keine Einnahmen, weder Zinsen noch Tilgungsraten. Die 140 Millionen Anleihe hat er ein Jahr zuvor erfunden, um sie als streng geheime Sicherheit für einen Kredit bei einer amerikanischen Bank zu nutzen. Niemandem außer ihm und einigen wenigen Verantwortlichen in dieser Bank war die Existenz dieser Anleihe bekannt. Nun ist das Geheimnis gelüftet. Und er wird morgen eine sehr gute Geschichte erzählen müssen, um all das, was er in den letzten 10 Jahren getan hat, plausibel erscheinen zu lassen. Gelingt das nicht, wird unweigerlich ein Ausmaß an Täuschung, Irreführung, Lüge und Betrug offenbar werden, das in der Lage wäre, die ganze Welt in eine Finanzkrise zu stürzen. Auf seinem Spaziergang durch den frühen Pariser Abend betritt er das Geschäft von Gastine Renette, seit mehr als 100 Jahren Fachhandlung für Handfeuerwaffen und Duellpistolen. Er lässt sich einige Exemplare zeigen, entscheidet sich bald für ein automatisches 9mm Kaliber, kauft dazu 4 Schachteln Munition, verlässt den Laden und geht wieder nach Hause. Dort angekommen, schreibt er erneut Briefe. Dann geht er zu Bett. Am nächsten Morgen begibt sein engster Vertrauter sich erneut zu seiner Wohnung. Er ist guten Mutes, dass sich heute alles aufklären wird. Dass Iva Kreuger wieder einmal den Beweis für das in ihn gesetzte Vertrauen und seine einzigartige Genialität liefern wird. Denn irgendwo müssen sie ja sein, die vielen Millionen, die Milliarden, Kronen, Dollar, Mark, Lira und so weiter. Sie können weder einfach verschwunden sein, noch ist es möglich, dass Iva Kreuger nichts über ihren Verbleib zu berichten wüsste. Der Mann, der heute alles aufklären wird, sitzt beim Frühstück, als der zuversichtliche Besucher ihm einen guten Morgen wünscht und ein letztes Mal die Details für das bevorstehende Treffen mit den Bankiers referiert, um sich alsbald, alles ist bestens vorbereitet, auch schon wieder zu verabschieden. Man wird sich in einer guten Stunde im Hotel treffen. Wie verabredet. Wieder allein schreibt Iva Kreuger einige Notizen auf Zettel, holt dann die gestern erworbene Pistole hervor, lädt sie, legt sich auf sein Bett, setzt den Lauf der Waffe in der Höhe seines Herzens auf die Brust. Iva Kreuger, der Mann, der die Welt anzündete. Erzählerin Anne Weber. Erzähler Andreas Fröhlich. Buch und Regie Michael Esser. Sounddesign Volker Zeigermann. Geräusche Martin Langenbach. Musik Ben Esser. Produktion Zeigermann Schmal.